Deutschlandfunk. Kommentar. Die US-Regierung plant einen neuen Weg in der Klimapolitik. Auch wenn Präsident Obama seine Klimaziele im Detail erst im Laufe des Tages vorstellt, die Eckpunkte sind bereits bekannt. Der Clean Power Plan ist ein großer, ein wegweisender Schritt, kommentiert Georg Ehring. Amerikaner lieben den Superlativ und Präsident Barack Obama macht da keine Ausnahme. Nichts weniger als den größten und wichtigsten Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels, den sein Land jemals gegangen sei, will er heute Abend ankündigen. Die Kraftwerke der USA sollen den Ausstoß klimaschädlicher Stoffe bis zum Jahr 2030 um deutliche 32% unter den Stand von 2005 verringern. Einfach Kohle in Kraftwerken durch Erdgas ersetzen, das reicht künftig nicht mehr, auch wenn der Boom des Fracking in den USA schon zu deutlich sinkenden Treibhausgasemissionen geführt hat. Also müssen die Erneuerbaren massiv ausgebaut werden und dank sinkender Preise für Windräder und Solarmodule braucht das in den USA nicht mehr zu höheren Strompreisen zu führen. Doch wenn ein Superlativ wirklich gerechtfertigt ist, dann dieser. In keinem anderen Land setzt die Regierung Klimaschutz so konsequent gegen die Mehrheit im Parlament durch. Die Übermacht der Republikaner im Kongress stoppt Gesetze. Obama will sein Ziel stattdessen mit Verwaltungsverordnungen erreichen. Der Präsident hat die Logik auf seiner Seite. Wenn die Umweltschutzbehörden den Ausstoß von Quecksilber oder Schwefel aus Kraftwerken regulieren dürfen, dann auch den von Kohlendioxid mit seinen nachweislich verheerenden Folgen für das Weltklima. Ob die Gerichte in Amerika dies auch so sehen, wird sich zeigen. Und die Umsetzung wird ohnehin von den Präsidentenwahlen im nächsten Jahr abhängen. Barack Obama ist kurz vor Ende seiner Amtszeit immer weniger gewillt, auf Widerstände von Kohlelobby und Big Oil Rücksicht zu nehmen. Gerade der Klimaschutz entwickelt sich immer mehr zu einer Herzensangelegenheit für den Präsidenten, der das Thema in seiner ersten Amtsperiode aufgegeben zu haben schien. Doch in den vergangenen 2 Jahren haben sich die Amerikaner vom Bremser zum Treiber gemausert und sie wollen anscheinend wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Den Klimawandel können aber selbst die USA nicht im Alleingang stoppen. Zumindest die großen Industrie- und Schwellenländer müssen mitmachen. Die Gelegenheit dafür bietet sich im kommenden Dezember. Dann wollen die Vertreter von fast 200 Staaten in Paris ein weltweites Abkommen über den Klimaschutz zustande bringen. Die Pläne der USA machen neuen Mut, dass das auch wirklich gelingt, zumal neben der Europäischen Union auch Schwellenländer wie China eigene Programme beschlossen haben. Auch wenn in letzter Zeit mächtig Bewegung in die Klimapolitik gekommen ist, zusammengenommen reichten die Pläne der Weltgemeinschaft noch lange nicht aus, um die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Dafür sind noch größere Schritte erforderlich und Klimaschützer fordern schon heute regelmäßige Nachbesserungsgipfel für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Umso wichtiger ist es, dass die USA die ersten Schritte wirklich gehen. In diesem Sinne, well done, Mr. President.